Ein deutsches Märchen. Tatterhut, die zerfetzte Kapuze. Es war einmal ein König und eine Königin, die keine Kinder hatten. Das machte die Königin wirklich traurig und sie sehnte sich danach, ein eigenes Baby zu bekommen. Eines Tages, als sie auf dem Rasen des Palastes saß, ging eine seltsame Frau auf sie zu. Gelobt sei eure Hoheit, die Königin. Wer bist du, liebe Dame? Ich weiß, was dich betrübt und ich kann dir helfen. Kannst du es wirklich? Nimm dies. Hol dir 2 Eimer Wasser und mische es darin. Wasche dich im Wasser und schütte es dann unter dein Bett. Am nächsten Morgen findest du unter deinem Bett 2 Blumen. Eine blaue Blume und eine lila Blume. Die blaue Blume musst du essen und die violette Blume musst du liegen lassen, wo sie ist. Also tat die Königin, was man ihr sagte. Sie ließ 2 Eimer Wasser in ihr Zimmer bringen und wusch sich darin. Dann wurde das Wasser unter das Bett geschüttet. Am nächsten Morgen waren, wie die alte Frau vorhergesagt hatte, 2 Blumen unter dem Bett aufgetaucht. Die Dame nahm die blaue Blume und aß sie. Es war das Schönste, was sie je probiert hatte. Sie sehnte sich danach zu wissen, wie die andere Blume schmecken würde und vergaß, dass die alte Frau sie gewarnt hatte und aß auch die lila Blume. Und bald gebar die Königin 2 Babys. Das eine von ihnen war wunderschön. Sie sah aus wie ein Engel. Und das andere... Die Krankenschwester war schockiert, als sie das Kind sah. Was? Wie kann das sein? Was ist das? Das eine Baby wurde mit Hörnern und einem Schwanz geboren. Die Krankenschwester zeigte es ihr. Mein Kind, ist es gesund? Es ist gesund, aber... Sie ist mein Kind. Auch wenn sie anders ist, ich werde sie mit all der Liebe und Zärtlichkeit aufziehen, die ich meinem anderen Baby geben werde. Ich werde sie Prinzessin Horndale nennen und die andere wird Prinzessin Agnes sein. Und so war es auch. Die Königin und der König brachten ihre beiden Töchter mit Liebe und Fürsorge in die Welt. Die beiden Schwestern standen sich so nahe, dass sie praktisch unzertrennlich waren, auch weil sie noch jung waren. Aber die Prinzessin mit den Hörnern bestand darauf, eine zerfetzte Kapuze zu tragen und trug einen Holzlöffel bei sich. Also begannen die Leute, sie Prinzessin Tatterhut zu nennen. Als sie zum x-ten Mal gefragt wurde, warum trägst du diese Kapuze und warum trägst du diesen Holzlöffel? Damit die wahrhaftigste Liebe eines Tages die Haube in eine Krone und den Löffel in einen Engelstab verwandeln würde. Eines Tages erhielt der Palast eine Nachricht. Oh nein! Was ist das, Vater? Ein Stamm von Trollen ist in unser Königreich eingefallen. Und wie es die Trolle immer in allen Königreichen tun, in die sie gehen, werden sie am Heiligabend den Palast verwüsten. Aber es ist nur für diese eine Nacht. Lassen wir sie ruhig ihren Weg gehen. Und dann werden sie weiterziehen. Sicherlich, meine Liebe. Aber normalerweise nehmen sie die Dinge mit der größten Magie, die zu finden sind, mit. Und das mit der meisten Magie sind unsere Töchter. Sie können sich überall verstecken, aber es gibt wirklich keinen sicheren Ort. Oh, keine Sorge, Vater. Ich habe mehr Magie, als die Trolle je zuvor gesehen haben. Lass sie kommen. Ich werde dafür sorgen, dass mir oder meiner Schwester nichts passiert. Also, die Nacht des Heiligen Abends kam. Der Palast war auf der Hut. Doch die Trolle kamen direkt in den Raum, in dem die Prinzessinnen waren. Beide kämpften und besiegten die Trolle. Prinzessin Tatterhut tat dies mit ihrem Holzlöffel. Die Trolle flohen bald. Aber bevor sie gingen, ließ einer einen mächtigen Fluch gegen die Prinzessin los, der sie in eine Kuh verwandelte. Agnes! Alle im Palast waren sehr traurig zu sehen, was die Trolle getan hatten. Doch Prinzessin Tatterhood ließ sich davon nicht beeindrucken. Oh, meine arme Tochter! Was sollen wir jetzt nur tun? Ich weiß, wo die Trolle leben. In der Burg jenseits der drei Meere. Und in der Mitte der drei Meere ist das Wasser magisch. Damit kann ich die Trolle besiegen und Agnes wieder zu ihrem wahren Selbst machen. Magisches Wasser inmitten der drei Meere? Ich habe noch nie zuvor von so etwas gehört. Dafür musst du ein Mensch mit Hörnern und Schwanz sein. Vater, bau mir ein Boot, so hart es auch sein mag. Und nur Agnes und ich werden darin segeln. Ich werde bald alles wieder in Ordnung bringen. Und so segelten die beiden Prinzessinnen über drei Meere. Mitten in jedem Meer sammelte Tatterhood das Wasser, schüttete es in ihren Kessel und rührte es mit ihrem Holzlöffel um, während Agnes zusah. Als das Wasser aus dem dritten Meer dazugeschüttet wurde, begann das Wasser eine tiefe violette Farbe anzunehmen. Tatterhood goss alles in einen Topf und trug ihn zum Fuß der Burg der Trolle. Die Trolle sahen sie und griffen an. Sie tauchte ihren Löffel in den Topf und spritzte das lila Wasser auf sie. Sie fingen an zu flüchten, bis sie zu dem Troll kam, der Prinzessin Agnes den Zauber auferlegt hatte. Bitte, greif mich nicht damit an, bitte. Mach meine Schwester sichtbar. Entferne deinen Zauber von ihr, jetzt. Prinzessin Tatterhood brachte den Troll zum Schiff und ließ ihn den Zauber entfernen. Prinzessin Agnes wurde wieder zu ihrem wahren Selbst. Aber bevor sie mit ihrem Schiff aufbrachen, warnte der Troll. Wenn ihr für immer ihr selbst bleiben wollt, müsst ihr beide die wahre Liebe finden, bevor ihr zu euren Eltern zurückkehrt. Wenn ihr die Tore eures Palastes betretet, ohne eure wahre Liebe zu finden, wird sie wieder eine Kuh werden. Es tut mir leid, aber so funktioniert dieser Zauber. Oh, was sollen wir jetzt tun? Wo werden wir die wahre Liebe finden? Und wie werden wir jemals wissen, ob sie wahr ist? Keine Sorge, Schwester. Ich weiß ganz genau, was wir jetzt tun müssen. Die wahre Prüfung der wahren Liebe ist das Opfer. Prinzessin Tatterhood wusste genau, was sie vorhatte. Wir wussten es nicht. Vielleicht war es wegen ihrer Hörner, dass sie in ein fernes Land segelte, wo ein König mit seinen beiden Söhnen lebte. Als die Soldaten des Königs das schöne, starke Schiff sahen, wie es auf ihren Hafen zusegelte, liefen sie los und informierten den König. Eure Hoheit, das Schiff ist riesig, aber es gibt keine Soldaten darauf. Alles, was wir sehen konnten, ist eine Dame mit Hörnern und Schwanz. Was? Wie ist das möglich? Vater, erlaube mir, dass ich nachschaue. Nein, Bruder. Eine solche Frau könnte verhext sein. Oder vielleicht selbst eine Hexe. Ich lasse es nicht zu, dass mein kleiner Bruder das riskiert. Vater, ich werde gehen. Als ob ich dich alleine gehen lassen würde. Wir werden beide gehen und sehen, was los ist. Also gingen die beiden Prinzen zum Schiff. Als sie das Deck erreichten, erzählten ihnen die beiden Prinzessinnen von den Trollen. Und dass sie ein wenig suchen müssten, bevor sie nach Hause zurückkehrten. Sie haben jedoch nicht darüber gesprochen, wie man die wahre Liebe findet. Denn so wird die wahre Liebe nicht gefunden. Da sie für die nächsten drei Monate Prinzessinnen und damit königliche Gäste waren, führten die Prinzen sie durchs ganze Land. Sie redeten und picknickten zusammen. Und schon bald hatten sich Agnes und der ältere Prinz ineinander verliebt. An dem Tag, an dem die Schwestern das Land verlassen sollten, konnte der ältere Prinz es nicht mehr ertragen und offenbarte es Agnes. Auf Wiedersehen. Bleib doch hier. Bitte gehe nicht. Wir können nicht ewig hier bleiben. Wir gehören nicht zu diesem Königreich. Und ich kann dich nicht gehen lassen, bis ich mein Herz geöffnet habe. Du kannst mich bestrafen, wie du willst, wenn dir nicht gefällt, was ich dir gleich sage. Aber ich muss ehrlich sein. Und so sage ich es dir mit größtem Respekt. Und? Was ist es, Prinz? Ich habe mich tief in dich verliebt, Prinzessin. Und ich möchte dich heiraten. Würdest du zustimmen, mich zum Ehemann zu nehmen? Meine Schwester wird dich nur heiraten und nur, wenn dein Bruder mich heiratet. Das werde ich! Bruder, nein! Du kannst niemanden heiraten, den du nicht liebst, nur wegen mir. Bruder, wahre Liebe ist sehr schwer zu finden. Und du hast deine gefunden. Ich bin vielleicht noch glücklich mit der Schwester deiner Braut. Aber wenn du deine Liebe entweichen lässt, wirst du nie glücklich sein. Siehst du denn nicht? Sie ist auch in dich verliebt. Der ältere Prinz tat sein Bestes, um seinen kleinen Bruder davon zu überzeugen, den Gedanken aufzugeben, Tatahu zu heiraten. Aber der jüngere Prinz wollte nicht hören. Auch Prinzessin Agnes wurde dem Wort ihrer lieben Schwester nicht widersprechen. So wurde nach viel Streit und Überlegung entschieden, dass der ältere Prinz Prinzessin Agnes und der jüngere Prinz Prinzessin Tatahut heiraten würde. Der Tag der Heirat kam. Prinzessin Tatahut rief den jüngeren Prinzen in ihre Gemächer. Ihr habt mich gefragt, my lady? Ja, ich wollte herausfinden, ob es nichts gibt, was du mir sagen oder fragen würdest, bevor wir heiraten. Mein Bruder heiratet seine wahre Liebe und ich bin so glücklich darüber. Willst du nichts von meinen Hörnern, meinem Schwanz und meinem Holzlöffel hören? Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und obwohl es wahr ist, dass ich dich nicht liebe, sehe ich, was für eine entzückende, zuverlässige und kluge Begleiterin du warst. Ich habe es genossen, mit dir das Land zu bereisen und hoffe, dass eine Freundschaft für dich ausreicht, my lady. Ich werde mein Bestes tun, um dich glücklich zu machen. Du hast mein Wort. Dass ich einem Mann, der ein so großes Opfer für seinen Bruder bringt, völlig vertraue? Aber als mein zukünftiger Ehemann habt ihr jedes Recht, es zu erfahren. Macht euch also keine Sorgen, dass es unhöflich klingt. Seid geradlinig. Das wird mich glücklich machen. Warum trägst du diese zerfetzte Kapuze? Wo? Welche zerfetzte Kapuze? Wie kann man die feinste Krone der Welt mit einer zerfetzten Kapuze verwechseln? Hä? Und warum trägst du diesen Holzlöffel? Welchen Holzlöffel? Dieser hier ist der schönste Zauberstab, den eine Prinzessin je haben kann. Wie kommt's, dass du so geboren wurdest? Mit Hörnern und einem Schwanz? Wer sagt, dass ich mit Hörnern und einem Schwanz geboren wurde? Du fantasierst ja. Du bist wunderschön. Aber ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Es ist die Kraft der wahren Liebe, Prinz. Nun, ich habe dich nie wirklich geliebt. Aber ihr liebt euren älteren Bruder, für den ihr bereit wart, ein so großes Opfer zu bringen. Und in gewisser Weise habt ihr mich auch geliebt. Denn ihr habt mich nie verurteilt wegen meiner Hörner, des Schwanzes und meiner Gerissenheit. Und ihr habt mich immer mit dem größten Respekt behandelt. Auch das ist das Zeichen eines Menschen mit einem wirklich schönen und edlen Herzen. Und nur ein solches Herz kann lieben. Das Gleiche gilt für meine Schwester Agnes und euren Bruder. Beide waren bereit, ihre Liebe, uns zuliebe, zu opfern. Euer Bruder, damit ihr mich nicht heiraten müsstet. Und meine Schwester, damit meine Ehre Bestand hat. Sind Liebe und Respekt wirklich so mächtig? Die mächtigste Magie der Welt. Danke, dass du uns alle gerettet hast. Und so kam es. Die beiden Paare, Prinzessin Agnes und der ältere Prinz, waren so wahnsinnig verliebt ineinander, und Prinzessin Tatahut und der jüngere Prinz, so voller Respekt füreinander, heirateten mit großem Pomp und Pracht. Und sie alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.